Safari des Lebens von John P. Strelecki. Aus dem Amerikanischen übersetzt und gelesen von Uwe Altschner. Es gibt einen Ort in unserer Seele, an dem wir unsere größten Wünsche aufbewahren. Diese Wünsche sind unsere Big Five for Life. Mama Gombe. Kapitel 1. Ich nahm mein ledernes Notizbuch zur Hand, das mein ständiger Begleiter auf meiner Reise gewesen war. Die Seiten waren verwittert und zerflettert von Regen, Sonne und den sonstigen Strapazen, denen man ausgesetzt ist, wenn man einen Kontinent zu Fuß durchquert. Viel war seitdem geschehen, aber jedes Mal, wenn ich das Notizbuch zur Hand nahm, wurde ich sofort zurückversetzt. Und jedes Mal begann die Erinnerung mit dem gleichen Moment, mit meiner Ankunft in Afrika. Wie lange das scheinbar zurücklag. Und trotzdem war die Erfahrung so nachhaltig. Sie war so intensiv, dass sie seitdem ein fester Teil meiner Seele geblieben ist. Immerhin bin ich in Afrika fast gestorben und habe dort mein Leben gefunden. Ich hatte keine konkrete Erwartung, als ich meine Reise nach Afrika antrat. Abgesehen von Fotos, die ich in Büchern gesehen hatte, wusste ich fast nichts über Menschen, Tiere oder Natur, die ich dort erleben sollte. Aber damals schien nichts dergleichen wichtig zu sein. Ich wusste nur eins, und das war genug, nämlich, dass ich glücklich sein musste. Aus irgendeinem Grund dachte ich, Afrika würde der Ort sein, an dem ich mein Glück finden würde. Ich öffnete das Notizbuch, da war es. Erster Tag, so hatte ich es aufgeschrieben, mit einem einzigen Satz darunter. Heute beginnt das Abenteuer. Und das hatte es tatsächlich. Ich hatte die Überfahrt nach Afrika per Schiff gemacht. Die Reise dauerte fast 3 Wochen. Als ich von zu Hause aufbrach, nahm ich lediglich einen großen Rucksack voll Kleidung mit, das wichtigste Campingzubehör, gute Wanderschuhe, einen Hut mit breiter Krempe zum Schutz gegen die Sonne und das Geld, das ich mir im Laufe von 2 Jahren zusammengespart hatte. 2 Jahre hat es gebraucht, vom Anfang meines Traums bis zum Beginn meiner Realität. 2 Jahre auf die Verwirklichung eines Traums zu warten, mag manchem vielleicht lang erscheinen. Aber gemessen an dem Leben, was die meisten Menschen führen, ist es das nicht. Oft haben mir in diesen 2 Jahren Leute gesagt, wie gerne sie auch nach Afrika fahren würden. Anfangs habe ich mich noch darum bemüht, ihnen zu erklären, dass das für sie machbar ist, wenn sogar ich das schaffe. Ich war immerhin kein Spitzenverdiener. Um es genau zu nehmen, ich war wahrscheinlich einer der schlecht bezahltesten. Aber ich erkannte bald, dass es diesen Menschen nicht wirklich ernst war, nach Afrika zu fahren. Sonst hätten sie es getan. Sie sprachen gerne über ihre Träume, aber am Ende blieben es für sie nur Träume. Sie wussten nicht, was ich damals bereits im Ansatz fühlte und was Mama Gombe mir bestätigen sollte. Dass Träume tatsächlich nichts anderes sind als reale Möglichkeiten, die nur darauf warten, Wirklichkeit zu werden. Aber sie warten nicht ewig. An einem bestimmten Punkt muss man seinen Träumen helfen, den Übergang zu schaffen und Wirklichkeit zu werden. Sonst verschwinden sie am Ende. Da stand ich also, ein junger Kerl von 22 Jahren, 1,85 groß. Da ich immer viel Sport getrieben hatte, war ich schlank und drahtig. Auf einen Fremden hätte ich wahrscheinlich einen Eindruck von stillem Selbstbewusstsein, aber ohne Imponiergehabe gemacht. Zwar noch etwas unsicher, was die Zukunft bringen würde, aber doch zuversichtlich, auf dem richtigen Weg zu sein. Meine Vorfahren stammten aus Osteuropa und ich habe die Gene verschiedener Nationalitäten geerbt. Die blonden Haare und blauen Augen meiner Mutter und die Veranlagung, in der Sonne schnell braun zu werden, von der väterlichen Seite. Und da war ich also, in Afrika. Kapitel 2. Mein erster Schritt auf dem afrikanischen Kontinent war nicht so aufregend, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Warum, weiß ich nicht. Aber ich hatte nie das Bild vor Augen, von Bord zu gehen und in eine Stadt zu kommen. Natürlich wäre das logisch gewesen, aber aus welchem Grund auch immer hatte ich mir Afrika vorgestellt als unendliche Weite in unvergleichlicher Schönheit mit zahllosen Tieren. Wie sich zeigen sollte, war es das auch, aber eben nicht am Schiffsanleger. Als ich von der Gangway trat, wurde ich von Menschenmassen empfangen. Unzählige schwarze Gesichter boten mir alles Mögliche an. Ob ich einen Guide benötigte, eine Transportmöglichkeit, ein Quartier für die Nacht, etwas zu essen. Ich schlug alle Angebote aus und bahnte mir meinen Weg in die Stadt. Bevor ich mein Heimatland verließ, hatte ich gelesen, dass der beste Ort für Reisende ein kleines Hotel sei, namens The Escape. Ich fühlte mich spontan davon angezogen, schon allein des Namens wegen. Escape, die Zuflucht. Ich versuchte zu entfliehen, also wohin besser flüchten als in ein Hotel dieses Namens. Ich benötigte 20 Minuten Fußmarsch durch die engen Straßen, bevor ich das Hotel fand. Mit etwas Ortskenntnis wäre man wahrscheinlich in 5 Minuten am Ziel gewesen, aber ich kannte mich noch nicht genau aus und war zudem noch ziemlich beeindruckt von all dem, was um mich herum geschah. Die Straßen wimmelten nur so vor Geschäftigkeit. Fleischverkäufer boten große Stücke von zartem Fleisch wie Impala und Kudu an. Das Fleisch war geschnitten und getrocknet, sodass die Händler es auf Tischen in der Sonne anbieten konnten. Andere Händler wachten mit Argusaugen über Campingzubehör, Safari-Ausrüstung, Gewehre, Macheten, Landkarten und Merkwürdigkeiten wie Tierhörner und Hufe. Die Stadt war das organisierte Chaos, in dem Reisende ihre Routen planten und Guides, wie man die Führer hier nennt, damit beschäftigt waren, die Versorgung ihrer Schützlinge einzukaufen. Als ich am Hotel ankam, war mir sofort klar, warum man das Hotel empfiehlt. Es war nicht besonders vornehm oder teuer, vielmehr gewann es seinen Reiz und seine Schönheit von der Natur, in die es eingebettet war. Der Besitzer hatte üppige Gärten vor und hinter dem Haus angelegt, von wo aus man einen atemberaubenden Blick auf die Berge im Norden genießen konnte. Diese Natürlichkeit, zusammen mit der Ausstattung an lokalen Schnitzereien, waren der Grund, warum dieser Ort tatsächlich wie eine erstklassige Zuflucht erschien. Ich schritt durch die weit geöffnete Eingangstür direkt zur Rezeption. Hinter dem Tresen blickte ein Mann von einem Buch auf. Er trug die verbreitete, helle Stoffkleidung, die man hier seit der britischen Kolonialzeit Khakis nennt, und begrüßte mich. »Guten Morgen, mein Freund«, sagte er und lächelte. »Was kann ich für dich tun?« »Ich habe mir sagen lassen, dass hier sei der beste Ort in der Stadt, um ein paar Tage zu bleiben, seine Sachen zu richten, bevor man dann aufbricht«, entgegnete ich. »Stimmt, wir geben uns die größte Mühe, genau das zu sein«, sagte er und lächelte erneut. »Mein Name ist Jack«, sprach ich und reichte ihm die Hand. »Freue mich, Jack. Mein Name ist Mick.« »Und von wo kommst du, Mick?«, fragte ich ihn, während wir uns die Hand gaben. »Darauf gibt es viele Antworten, ganz ehrlich. Ich wurde in Australien geboren, aber Afrika ist seit mehr als 10 Jahren meine Heimat. Davor war ich eine Zeit lang in Asien unterwegs und davor in Südamerika.« Ich nickte. »Was führt dich nach Afrika?«, wollte er wissen. »Gute Frage«, dachte ich bei mir und sprach. »Das weiß ich nicht so genau. Irgendwas hat mich angezogen. Also, ich habe 2 Jahre lang gespart und jetzt bin ich da.« »Wenn du unsicher bist, achte auf dein Bauchgefühl«, sagte er und lächelte wieder. »Die meisten Menschen kommen der Tiere wegen. Interessiert dich das auch?« Ich nickte. »Das ist ein großer Teil von dem, was ich hier erleben will. Welche Tiere möchtest du unbedingt sehen?« »Wahrscheinlich wäre es vermessen, sie alle sehen zu wollen, aber eigentlich will ich so viele verschiedene Arten sehen wie möglich«, antwortete ich. »Elefanten natürlich, Nashörner, Löwen, Leoparden, Büffel, Antilopen, Nilpferde, einfach alle.« »Nun ja, die ersten 5, die du erwähnt hast, nennt man hierzulande die African Big 5«, erklärte Mick. »Für die brauchst du einen Guide. Genau genommen brauchst du einen Guide für fast alle, außer für Zebras und Antilopen. Die siehst du schon, wenn du nur auf die Hochebene da hinten steigst und landeinwärts blickst. Die ganze Savanne, die du da siehst, wimmelt von ihnen.« »Nimmst du mich auf den Arm?«, fragte ich. »Nein, nicht im geringsten«, entgegnete Mick. »Ist es gefährlich?« »Nö, eigentlich nicht. Hier in der Gegend gibt's kaum noch Löwen.« »Warum brauche ich einen Guide, um die anderen Tiere zu sehen?«, wollte ich wissen. »Nun ja, du könntest es auch alleine schaffen, aber auf Safari gehen ist etwas anderes als ein Zoobesuch. Einige der Tiere leben nur in bestimmten Teilen des Landes, deswegen musst du dorthin ein ganzes Stück zurücklegen. Und du musst genau wissen, was du suchst. Wie gesagt, das ist was anderes als ein Zoobesuch. Theoretisch kannst du immer irgendwo angegriffen werden, da empfiehlt es sich, jemanden bei sich zu haben, der weiß, was er tut.« »Über welche Entfernung reden wir hier?«, fragte ich. »Nun ja, zu Fuß wird es sich sicher Monate, vielleicht sogar ein Jahr kosten, um das alles zu sehen. Der Vorteil ist natürlich, dass du Afrika dabei tatsächlich hautnah erleben und kennenlernen wirst. Ansonsten kannst du es natürlich auch mit dem Pferd bewältigen. Oder du nimmst das Schiff, um in die verschiedenen Hafenstädte zu gelangen und dann jeweils von dort aus loszugehen. Dadurch würdest du ganz sicher Zeit sparen. Wie viel Zeit hast du mitgebracht? So viel, wie ich brauche, antwortete ich. Meinen Job daheim habe ich gekündigt, den Hausstand verkauft und den Rest eingelagert. Vermutlich habe ich also so viel Zeit, bis mir das Geld ausgeht. Dann würde ich zu Fuß gehen, schlug er vor. Wenn du hergekommen bist, um alles zu sehen und es hautnah zu erleben, dann spricht viel dafür, genau das auch zu tun. Außerdem wird es die Kosten niedrig halten. Die Idee eines einjährigen Fußmarsches hat mich nicht gerade vom Hocker gerissen, aber ich war entschlossen, nichts prinzipiell auszuschließen, bevor ich es nicht besser verstanden hatte. Wo finde ich also einen guten Guide, Mick? Und sprechen die meine Sprache? Frag dich durch, wenn du Leute in der Stadt triffst. Ich werde mich auch mal umhören. Jetzt, wo ich weiß, was du suchst, sollte es nicht mehr so schwer sein, jemanden zu finden, der bald aufbricht. Dein Trip wird etwas umfangreicher, was die Suche etwas verlängern könnte, aber wir werden jemanden finden. Was die Sprache anbelangt, die meisten Menschen hier sind zweisprachig. Neben ihrer Muttersprache können sie sich mit uns auch ganz gut unterhalten. Das kommt daher, dass hier die Briten so lange das Sagen hatten. Ich nickte und verdaute nach und nach, was er mir erzählt hatte. Du hast vorhin erwähnt, dass ich Zebras und Antilopen hier ganz in der Nähe beobachten könnte. Stimmt das? Sicher. Geh einfach raus auf die riesige Hochebene zu, die du im Norden siehst. Man braucht ungefähr 1,5 Stunden, um von hier aus bis nach oben zu kommen. Da gibt es einen sehr gut markierten Wildpfad, dem du einfach nur zu folgen brauchst. Willst du heute noch gehen? Fragte er. Ja, nach all dem, was du mir berichtet hast, muss ich über ein paar Dinge nachdenken. Hört sich an, als wäre die Hochebene dafür ein guter Ort. Kapitel 3. Eine Stunde später hatte ich bereits über die Hälfte des Weges zum Plateau zurückgelegt. Während ich hinaufwanderte, sah ich Zebra- und Antilopenherden, die im grünen Flachland unterhalb von mir grasten. Es schien unwirklich. Ich war in Afrika. Auf meiner Wanderung begegnete ich keinem einzigen Menschen. Das Escape befand sich am Rande der Stadt und alles Treiben spielte sich zwischen dem Hotel und dem Hafen ab. Hier draußen war Wildnis. Eine wunderbare, unberührte Wildnis. Als ich oben auf dem Plateau ankam, entdeckte ich einen kleinen, schattenspendenden Baum und setzte mich darunter. Abwechselnd bestaunte ich die Tiere in der Ebene unterhalb von mir und hielt dann meine Gedanken in meinem Notizbuch fest. Bevor ich zu meiner Reise aufgebrochen war, hatte ich mir ein ledernes Notizbuch gekauft. Ich wusste nicht, was mich auf meiner Reise erwarten sollte, aber ich war mir sicher, dass es sich lohnen würde, das Buch mitzunehmen. Aufgrund der warmen Brise, der ruhigen Umgebung und meiner Müdigkeit von der Reise nickte ich ein. Als ich aufwachte, erblickte ich zu meiner Überraschung eine alte Frau, die nicht weit von mir entfernt saß. Als sie bemerkte, dass ich wach war, wendete sie sich mir mit einem Lächeln zu. Ihre Haare waren aufgrund ihres Alters schlohweiß. Sie hatte eine dunkelbraune Hautfarbe und Augen, die vor Leben sprühten. »Gut geschlafen?« fragte sie mich in bestem Englisch mit einem afrikanischen Akzent. »Ja«, antwortete ich und versuchte rasch wieder ganz zu mir zu kommen. Ich fühlte mich benommen und war überrascht, dass jemand in meiner Nähe saß. »Ich habe gehört, dass Sie auf der Suche nach einem Guide sind«, sagte sie. »Stimmt, ich möchte die Tiere sehen. Kennen Sie jemanden, der mich mitnehmen könnte?« Ich dachte mir, ich könnte das vielleicht übernehmen, entgegnete sie und lächelte wieder. Ich wollte nicht undankbar erscheinen und wusste daher nicht, was ich sagen sollte. Die Frau war offensichtlich sehr alt und wenngleich sie gesund aussah, war sie doch sehr dünn. Ich bezweifelte, dass sie eine mehrwöchige Reise durchhalten könnte, ganz zu schweigen von einer Wanderung, die mehrere Monate oder sogar ein Jahr dauern könnte, wie Mick angedeutet hatte. »Sind Sie ein Guide?« fragte ich und versuchte mir meine Zweifel nicht am Tonfall anmerken zu lassen. »Ja«, antwortete sie bedächtig, »ich bin ein Guide. Ich heiße Gombe Narubu. Die Leute nennen mich Mama Gombe. Übrigens, können wir uns gerne duzen?« »Sehr gerne.« Ich erhob mich und ging zu ihr hinüber. »Ich heiße Jack. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Mama Gombe.« »Die Freude ist ganz meinerseits, junger Jack.« Sie hielt inne und sah mir in die Augen. »Obwohl, in deiner Seele bist du nicht so jung, wie du wirkst. Nicht wahr?« fragte sie. Ich sah sie verdutzt an. »Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, was du meinst.« Sie schmunzelte und nickte mit dem Kopf. »Das kommt noch. Glaub mir. Warum bist du hier? Warum bist du nach Afrika gekommen, junger Jack? Ich wendete meinen Kopf zur Seite und betrachtete die wogende Savanne mit den weidenden Tieren. Ich weiß nicht ganz genau. Zu Hause habe ich Mühe, meinen Platz zu finden. Ich habe versucht herauszufinden, was mich glücklich macht. Schon als Kind habe ich davon geträumt, die Tiere in Afrika zu sehen. Und da ich sonst nichts Besseres wusste, habe ich mich auf dieses Ziel konzentriert. Und nun bin ich hier. Gratuliere, sagte Mama Kombe. Die meisten Leute verfolgen ihre Träume nicht so weit. Ich wendete mich ihr zu und sah sie an. Und du? Was führt dich an diesen speziellen Ort? Sie zögerte einen Moment und sah mir wieder fest in die Augen. Ich bin hier, weil wir beide uns begegnen sollten, antwortete sie. Ich bin hier, weil ich glaube, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen deinen Big Five for Life und meinen. Ich sah sie verwirrt an. Die Big Five? Hat das etwa mit den African Big Five zu tun? Der Mann an der Rezeption in meinem Hotel hat mir gesagt, dass die Leute diese Bezeichnung für die 5 Tierarten Elefant, Leopard, Löwe, Büffel und Nashorn verwenden. Alles hängt miteinander zusammen, junger Jack. Alles ist miteinander verbunden. Ja, so wie viele Afrika-Besucher danach streben, die African Big Five zu sehen, damit sie das Gefühl einer erfolgreichen Safari haben, können Menschen genauso danach streben, ihre eigenen Big Five for Life zu erkennen, damit ihr Leben für sie zum Erfolg wird. Ich schaute erneut auf das Grasmeer in der Ebene, das in der sanften Brise hin und her wogte. Davon verstehe ich nicht viel. Mit dem Erfolg habe ich bisher so meine Probleme gehabt. Vielleicht liegt es daran, dass du deinen eigenen Big Five for Life noch nicht gefunden hast, entgegnete sie mit sanfter Stimme. Mama Gombe hatte etwas sehr Liebenswertes an sich. Die Jugendlichkeit in ihren Augen und ihre ruhige Ausstrahlung verliehen ihr die Aura einer wissenden Seele, einer weisen Frau, eines Menschen, der viel in seinem Leben gesehen hat und daran gewachsen ist. Mama Gombe erhob sich vom Platz. Du bist gerade erst gekommen, junger Jack. Ich lasse dir Zeit, damit du dich erholen kannst. Morgen Nachmittag werde ich wieder hier sein. Dann können wir uns etwas ausführlicher unterhalten. Und damit war sie verschwunden. Ich nahm wieder meine ursprüngliche Position unter dem Baum ein und lehnte mich mit dem Rücken gegen den Stamm. Sie kann unmöglich ein Guide sein, dachte ich bei mir. Sie ist alt, sehr klein. Und sie trägt noch nicht einmal einen Hut. Wie kann man ein afrikanischer Guide sein, wenn man nicht mal einen Hut trägt? Kapitel 4. Keiner von ihnen trägt einen Hut, erklärte Mick, als er mir an der Bar einen Drink einschenkte. Die Touristen tun es, nicht aber die Afrikaner. Sie sind mit der Sonne aufgewachsen und brauchen keine Hüte. Sie haben keine hellen Augen wie du und ich, die beschattet werden müssen, um etwas sehen zu können. Sie müssen ihre Haut auch nicht gegen die Sonne schützen. Sie sind perfekt an ihre Umwelt angepasst. Keiner von ihnen trägt einen Hut. Okay, sie tragen also keine Hüte. Aber was ist mit Mama Gombes Alter? Ich meine, wie alt ist sie eigentlich? Ich kann deine Bedenken ja verstehen, Jack. Ein Fremder, der Mama Gombe sieht, denkt natürlich, dass die alte Frau ihn unmöglich durch Afrika führen kann. Aber ich würde eher sie als Guide nehmen als jede andere Person in dieser Stadt. Ich konnte es erst gar nicht fassen, als sie heute Nachmittag hier reinkam. Nur ein paar Stunden waren vergangen, seitdem wir über deine Pläne gesprochen hatten und darüber, dass du einen Guide brauchst. Und da kommt sie. Und noch was. Sie war nicht einmal überrascht, als ich ihr sagte, dass du gerade erst angekommen bist. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie scheint diese Dinge einfach zu wissen. Ich will nicht anzweifeln, was du sagst, Mick. Du bist seit 10 Jahren hier und wenn du sagst, dass sie ein großartiger Guide ist, dann glaube ich dir. Aber wie sicher ist es, mit ihr unterwegs zu sein? Ich vermute, dass sie nicht bewaffnet ist, oder? Was, wenn wir da draußen in Gefahr geraten? Mick schmunzelte. Vielleicht ist sie deshalb ein so guter Guide. Sie bringt Leute nicht in Gefahr. Heute Morgen habe ich dir geraten, dich jemandem anzuschließen, der weiß, was er tut. Erinnerst du dich? Vertrau mir. Mama Gombe weiß ganz genau, was sie macht. Ich sah ihn an. Immer noch voller Zweifel. Wenn du mir gesagt hättest, dass du eine 2- bis 4-wöchige Trekkingtour mit Pferden machen möchtest, bei der du überall herumtrampelst und den Busch aufmischst, würde ich dir jemand anderes empfehlen. Aber wenn du Afrika wirklich hautnah erleben willst, ist dies eine Gelegenheit, die du nie wieder erhältst. Mama Gombe ist alt und wer weiß, wie viele Reisen sie noch machen wird. Sie hat diesen Kontinent bewandert, mein Freund. Sie ist ein Teil davon und er ist ein Teil von ihr. Sie kennt Dinge, die all die anderen Guides zusammen nicht verstehen Und nach dem, was sie mir erzählt hat, ist diese Reise von besonderer Bedeutung für sie. Meiner Meinung nach wäre es ziemlich dumm, wenn du dir diese Chance entgehen ließest. Er hielt inne und sah mich an. Ich verrate dir noch etwas über Mama Gombe, fuhr er fort. Sie versteht die Energie Afrikas. Was bedeutet das, fragte ich. Dieses Land hat einen Rhythmus, erklärte er mir. Es ist vergleichbar mit dem Rhythmus, den ich zu Hause im Outback gespürt habe. Menschen, die diesen Rhythmus aufnehmen können, sind nie wirklich in Gefahr. Auch wenn es manchmal anders scheint, es ist wahr. Diese Leute wissen, was passieren wird, bevor es soweit ist. Mama Gombe ist mit diesem Rhythmus verbunden. Bevor ich an diesem Abend zu Bett ging, stand ich in der Lobby des Escape. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft nahm ich jetzt etwas wahr. Es war die Energie, von der Mick gesprochen hatte. Die Luft war so stark aufgeladen, dass man die Spannung fast mit den Händen greifen konnte. Dies war das Sprungbrett für mein Abenteuer. Das fühlte ich. Ich konnte es förmlich auf meiner Haut spüren. Vielleicht hat Mick, was Mama Gombe betrifft, doch recht, sagte ich zu mir selbst. Kapitel 5. Es sind die 5 Dinge, die du in deinem Leben tun, sehen oder erleben möchtest, bevor du stirbst, mein junger Freund. Jene 5 Dinge, die dein Leben zum Erfolg machen, wenn du sie tust, siehst oder erlebst, weil das deiner persönlichen Definition von Erfolg entspricht. Bei den Big Five for Life geht es nicht darum, was deine Eltern, Nachbarn, dein Chef, deine Familie oder etwa deine Partnerin denken. Es geht einzig und allein darum, was für dich und nur für dich Erfolg bedeutet. Ich saß gegen den Baum gelehnt und hörte Mama Gombe zu. Es war später Nachmittag und die Intensität der Sonne ließ allmählich etwas nach. Ich war auf das Plateau hinaufgewandert und danach wieder unter dem Baum eingeschlafen. Und abermals war Mama Gombe da gewesen, als ich aufwachte. Sie erklärte mir, was sie tags zuvor mit den Big Five for Life gemeint hatte. »Ich habe noch nie etwas davon gehört«, sagte ich. »Das überrascht mich nicht«, antwortete sie. »Nicht viele Menschen haben das.« »Und warum erklärst du es mir?«, fragte ich. »Ich habe dir gestern gesagt, dass alles mit allem zusammenhängt. Erinnerst du dich daran, mein junger Freund?« »Ja.« »Ich glaube, dass du und ich stärker miteinander verbunden sind, als wir beide erkennen. Ich glaube, unsere Wege haben sich gekreuzt, damit wir einander helfen können, einen Teil unserer Big Five for Life zu erfüllen.« »Ich verstehe«, sagte ich und schüttelte sofort danach den Kopf. »Nein, eigentlich verstehe ich es nicht. Ich dachte, du wolltest mein Guide sein. Was hat das mit meinen Big Five for Life zu tun? Und was mit deinen?« Mama Gombe berührte meine Schulter. »Sieh dir das an«, sagte sie und deutete zur Ebene hinunter. »Wie wichtig ist es für dich, loszuziehen, die Tiere dort unten aus der Nähe zu sehen, Afrika zu erleben?« Ich blickte in die Richtung, in die sie mit dem Finger zeigte, und war sofort wieder genauso von den Zebras und Antilopen fasziniert wie am Vortag. »Das ist mir sehr wichtig«, antwortete ich. »Du hast mir erzählt, dass du 2 Jahre lang gearbeitet und gespart hast, um hierher zu kommen«, meinte sie. »Würdest du sagen, dass es in diesem Moment deines Lebens einen so hohen Stellenwert hat, dass es zu den 5 wichtigsten Dingen gehört, die du tun, sehen oder erleben möchtest, bevor du stirbst?« »Ja«, antwortete ich. »Dann ist das die Verbindung. Du bist hier, um einen deiner Big Five for Life zu erleben, und ich bin hier, um dich dabei zu führen.« »Und inwiefern bin ich mit deinen Big Five for Life verbunden?«, fragte ich Mama Gombe. »Ich bin mir nicht sicher«, antwortete sie. »Aber ich glaube, das wird im Laufe der Zeit deutlicher werden. Doch ich kann dir heute schon sagen, dass ich nur noch einen meiner Big Five for Life übrig habe. Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, einen Ort aufzusuchen, den mein Großvater als den Geburtsort von allem bezeichnete. Er ist als junger Mann einmal dort gewesen, und als ich ein kleines Mädchen war, erzählte er mir, dass man an diesem Ort sehen kann, wie das Leben erwacht, wenn die Sonne im Osten aufgeht, und wie die Welt sich zur Ruhe begibt, wenn die Sonne im Westen untergeht. Ich habe mein ganzes Leben davon geträumt, und ich glaube, dass ich bald dorthin gehen werde.« »Und wo besteht da die Verbindung zu mir?«, fragte ich sie. »Das weiß ich nicht, Jack. Vielleicht nur insoweit, dass ich deine Bezahlung dafür nutzen kann, um dorthin zu kommen. Vielleicht hat es damit aber auch noch mehr auf sich. Es ist ein Teil dessen, was wir herausfinden sollten, nicht wahr?« Sie klopfte mir freundschaftlich auf mein Bein. »Ich werde dir Afrika zeigen, mein junger Freund. Ich werde dir seine Tiere, seine Menschen und seine natürliche Schönheit zeigen. Ich werde dir helfen, diesen Teil deiner Big Five for Life zu erfüllen. Und was das alles mit meinem Big Five for Life zu tun hat, werden wir unterwegs schon noch herausfinden. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einließ, als ich Mama Gombes Angebot annahm. Zu dem Zeitpunkt wirkte es ziemlich verrückt, aber gleichzeitig auch unmöglich, das Angebot abzulehnen. Es sollte sich zeigen, dass meine Entscheidung weise war. Denn wenn ich mich anders entschieden hätte, es wäre wohl der größte Fehler meines Lebens gewesen. Kapitel 6. Wir waren noch keinen Tag zusammen unterwegs, doch es war schon offensichtlich, wie wertvoll Mama Gombe für mich war. Vor unserem Aufbruch hatte sie mich zum Markt in der Stadt geführt. Präzise wie ein Uhrmacher wählte sie aus, was wir für unsere Reise brauchten. Wir kauften nur das Allernötigste. Das meiste ließen wir zurück. Auch manches aus meinem Rucksack. Jeder kannte Mama Gombe und ihre Begegnungen mit anderen Menschen waren von einer ungewöhnlichen Energie geprägt. Sie erklärte jedem, dass wir uns auf eine Reise begaben, um einen Teil unserer Big Five for Life zu erfüllen. Die meisten Leute interessierten sich daraufhin mehr für unser Tun und für alles, was wir einkauften. Mehr als ein Händler verkaufte uns qualitativ bessere Ware, ohne den höheren Preis zu verlangen. Und alle unterzogen ihre Artikel einer so gründlichen Prüfung, als würden sie selbst an der Reise teilnehmen. Ich fragte Mama Gombe am ersten Tag der Reise danach. Es gibt im Leben ein seltsames Phänomen, junger Jack. Die Menschen möchten gerne an etwas Besonderem teilhaben. Wenn sie wissen, dass du einen Teil deiner Big Five for Life erfüllst, einen Teil dessen, was dein Leben erfolgreich macht, möchten sie gerne dazu beitragen. Ist dir aufgefallen, wie sorgfältig die Händler ihre Ware für uns ausgesucht haben? Ja, das habe ich bemerkt, antwortete ich. Sie haben alles dreimal geprüft und fast wie ein Geschenk verpackt. Noch nie haben andere Menschen sich so für meinen Erfolg bemüht. Ja, sagte Mama Gombe, die Menschen tun oft mehr für andere als für sich selbst. Ich habe einmal ein Buch über einen sehr berühmten Mann gelesen. Er hat eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, wie verbunden wir alle miteinander sind. Dazu machte er ein Experiment. Er schickte ein Paket an eine Person in einer bestimmten Stadt. Hier hinein legte er einen Brief mit der Erklärung. Das Paket sollte persönlich an jemanden in einer sehr weit entfernten Stadt ausgeliefert werden. Der Erste durfte es nur einer Person anvertrauen, die er duzte und die entweder selbst in die andere Stadt fuhr oder ihrerseits jemanden gut kannte, der dorthin fuhr. Der Mann, der die Studie durchführte, wollte herausfinden, durch wie viele Hände das Paket gehen würde, bevor es dem eigentlichen Empfänger in der weit entfernt liegenden Stadt persönlich ausgehändigt wurde. Und was kam dabei heraus, fragte ich. Er stellte zwei Dinge fest. Zum einen, dass nur 6 Menschen zwischen den einander Unbekannten genügten, um das Paket auszuliefern. Und zum anderen, das ist genauso wichtig, war das entscheidende Kriterium, ob jemand bereit war, das Paket weiter zu befördern oder nicht, welchen Wert er dem Inhalt zuschrieb. Wenn die Überbringer dachten, dass das Paket sehr wertvoll sei, war ihre Bereitschaft zu helfen groß. Wenn sie hingegen meinten, es sei nicht viel wert, halfen sie oft nicht. Der Grund, weshalb sich die Händler solch große Mühe gegeben haben, mitzuhelfen, liegt darin, dass wir im Begriff sind, unsere Big Five for Life zu erfüllen. Unser Paket gehört zu den 5 Dingen, die, wenn wir sie tun, sehen oder erleben, unser Leben gemäß unserer Definition zu einem Erfolg machen. Und das hat einen großen Wert, fragte ich. Den allergrößten. Und so, wie es uns am ersten Tag mit den Händlern ergangen war, sollte es auf unserer gesamten Reise weitergehen. Egal, wie groß die Stadt war oder welchen Stand die Menschen hatten, denen wir begegneten. Alle bemühten sich außerordentlich, um uns dabei zu helfen, den Erfolg zu haben, den wir für uns selbst bestimmt hatten. Kapitel 7. Am dritten Tag unserer Wanderung hatten wir alle Zeichen der Zivilisation hinter uns gelassen. Wir befanden uns inmitten eines endlosen Meeres aus wogendem gelbem Gras, das in kurzen Abständen von Bäumen unterbrochen wurde, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Mama Gombe erklärte mir, dass es sich um Baobab-Bäume handelte, die auch Affenbrotbäume genannt werden. Sie sind Gottes Erinnerung, das Lachen in der Welt zu entdecken, junger Jack. Als Gott die Baobab-Bäume pflanzte, setzte er sie mit den Wurzeln nach oben in die Erde, damit die Reisenden, egal wie anstrengend ihre Wanderung auch sein mag, bei jedem Anblick an das Lachen im Leben erinnert werden. Und es stimmte. Die Bäume hatten massige Stämme und waren von einem dürren Gewirr aus Ästen bekront, die tatsächlich aussahen wie Wurzeln. Diese Affenbrotbäume waren beeindruckend. Auf unserer Wanderung achtete Mama Gombe sehr darauf, mich auf Pflanzen hinzuweisen und mir zu erklären, wofür man sie nutzt. Manche werden als Heilmittel verwendet. Andere gräbt man tief aus dem Boden aus und gart sie über dem Feuer, um sie dann zu essen. Eine bestimmte Wurzel ist so nahrhaft, dass man beim Wandern den ganzen Tag davon zehren kann. Mama Gombe lehrte mich auch, das Wetter und das Verhalten der Tiere zu deuten. Wir hatten auf unserer Wanderung bereits hunderte von Zebras, Antilopen und Warzenschweinfamilien gesehen. Bei jedem Tier, an dem wir vorbeikamen, machte sie mich auf wesentliche Eigenschaften aufmerksam. Etwa darauf, dass eine Gazelle ein Ohr in die eine und das andere Ohr in die entgegengesetzte Richtung drehen kann und auf diese Weise gleichzeitig alles hört, was um sie herum geschieht. Oder darauf, wie sich Tiere einer Herde aufstellen. Jedes Tier blickt in eine andere Richtung, sodass die Herde einen Räuber über mehrere Kilometer hinweg wittern kann, egal von welcher Seite er kommt. Aber Mama Gombe erklärte mir nicht nur viel, sie fragte mich auch regelmäßig ab, um sicherzugehen, dass ich alles verstanden hatte. Wie ich später erkannte, gab es einen Grund, warum sie wollte, dass ich die Dinge nicht nur gehört, sondern auch gelernt hatte. Es war, als würde ich die Mutter aller Universitäten besuchen. Jeder Tag war eine neue und aufregende Lektion darüber, wie die Welt funktioniert. Am Anfang unserer Reise fragte ich mich unaufhörlich, wie weit wir wohl heute gehen würden. Jedes Mal, wenn ich Mama Gombe danach fragte, antwortete sie, bis wir stehen bleiben. Als ich sie am vierten Tag erneut fragte, drehte sie sich schmunzelnd zu mir um. »Junger Jack, warum machst du dir ständig Gedanken darüber, wie weit wir gehen?« »Ich weiß nicht genau«, antwortete ich. »Ich denke, ich möchte gern den Überblick darüber behalten, wie wir vorankommen, ob wir gut in der Zeit liegen.« Mama Gombe streckte ihre Arme weit aus und ließ ihren Blick über die offene Savanne schweifen. »Und wenn nicht?«, fragte sie. »Wessen Zeitplan müssen wir denn einhalten?« »Siehst du den Bussard dort oben, junger Jack?« Sie deutete gen Süden, wo ein großer Bussard langsam seine Kreise am Himmel zog. »Glaubst du, er denkt ständig darüber nach, ob er pünktlich ist oder nicht? Wenn er Hunger hat und der Löwe seine Beute gerissen hat, weiß er, dass er sich beeilen muss. Und wenn es keine Beute gibt, von der er zehren kann, oder wenn sein Bauch voll ist, muss er einfach nur sein. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir uns immer nur Sorgen darüber machen, was als nächstes kommt, verpassen wir die Chance, Großartiges aus all den Gelegenheiten zu machen, die sich in jedem Moment um uns herum ergeben. Es wird uns nie gelingen, die Zukunft zu erreichen. Wenn wir dort ankommen, ist sie schon Gegenwart. Wir haben also die Wahl, das Leben so zu genießen, wie es sich uns bietet, oder wir können ständig in dem Zustand leben, uns darauf vorzubereiten, dass wir es irgendwann genießen können.« Mama Gombe lächelte mich an. »Ich werde dir eine Geschichte erzählen«, begann sie. »Als Kinder spielten meine Brüder und ich oft ein bestimmtes Spiel. Dazu steckten wir einen Stock senkrecht in den Boden. Dann nahmen wir einen Ring aus geflochtenem Gras und versuchten, ihn über den Stock zu werfen. Jeder hatte 10 Versuche, und derjenige, der am häufigsten traf, war der Gewinner. Ich bin das einzige Mädchen in meiner Familie gewesen und außerdem das jüngste Kind. Meine Brüder waren immer stärker und schneller als ich, aber bei diesem Spiel konnte ich mich gegen sie behaupten. Ich konzentrierte mich ganz fest auf jeden Wurf, so gewann ich am häufigsten. Das Problem war, dass mir das Spiel keinen Spaß machte. Es kostete mich so viel Energie, mich auf jeden Wurf zu konzentrieren, dass ich mich erst dann freuen könnte, wenn der letzte Grasring geworfen war und ich das Spiel gewonnen hatte. Eines Tages sah mein Großvater mich ganz alleine dasitzen und kam zu mir. »Meine kleine Gombe«, sagte er, »warum bist du denn nicht bei deinen Brüdern? Sie spielen Stock und Ring. Ich dachte, dir gefällt dieses Spiel.« »Nein, Großvater«, antwortete ich. »Das Einzige, was mir dabei Spaß macht, ist das Gewinnen. Der Rest ist sehr anstrengend. Ich muss mich jedes Mal so stark konzentrieren, dass es mir keinen Spaß mehr macht, es sei denn, ich gewinne. Und wenn ich gewinne, fangen wir gleich ein neues Spiel an, sodass das Siegesgefühl nur sehr kurz anhält.« Er hob mich auf seinen Schoß. »Vielleicht solltest du das Spiel auf eine andere Weise spielen, meine kleine Gombe.« »Wie meinst du das, Großvater?«, fragte ich ihn. »Na ja, dir gefällt das Gefühl zu gewinnen, nicht wahr?« »Ja«, sagte ich und nickte zustimmend. »Nun, warum hast du dieses Gefühl dann nicht jedes Mal, wenn es dir gelingt, den Ring über den Stock zu werfen?«, fragte er mich. »Wenn das Gefühl zu gewinnen dir einen Moment der Freude bereitet, dann kannst du, so wie du derzeit spielst, bestenfalls einen Moment der Freude pro Spiel erleben. Und das nur, falls du das Spiel gewinnst. Würdest du dich hingegen jedes Mal freuen, wenn es dir gelingt, den Ring über den Stock zu werfen, könntest du dich bei jedem Spiel vermutlich etwa 5-mal freuen. Und es käme nicht mal drauf an, ob du gewinnst. Ich könnte mich sogar noch öfters freuen, Großvater, sagte ich damals zu ihm. Mama Gombe schmunzelte, als sie sich an diesen Augenblick erinnerte. Ich treffe fast immer 7-mal oder öfter. Tja, dann hättest du 7 Momente der Freude, selbst wenn du nicht gewinnst, sagte er zu mir. Aber das ist nicht dasselbe, protestierte ich. Es ist nicht dasselbe Gefühl. Wer sagt das? Fragte er. Mama Gombe schmunzelte wieder. Mit dieser kleinen Frage veränderte er die Welt für mich. Ich begann, jeden Wurf zu genießen, freute mich doppelt, wenn es mir gelang, den Ring über den Stock zu werfen, und dreifach, wenn ich das Spiel gewann. Und ich gewann nun sogar noch mehr Spiele. Von da an war ich wahrscheinlich die glücklichste Ringwerferin, die je gelebt hat. Ich habe Mama Gombe von diesem Punkt unserer Reise an nie mehr gefragt, wie weit wir gehen würden. Im Gegenteil, von da an habe ich jeden einzelnen unserer Schritte genossen. Kapitel 8. An einem Spätnachmittag unserer dritten Reisewoche bemerkte ich, dass die Gegend vor uns anders aussah. Die flache Ebene verwandelte sich in eine kleine, sanfte und bewaldete Hügellandschaft. In der Nacht schlugen wir unser Lager am Rande des Waldes auf. Als wir uns schlafen legten, sagte Mama Gombe zu mir, »Morgen werde ich dir Adu zeigen, junger Jack. Morgen wirst du deinen ersten Elefanten sehen.« Sie behielt recht. Am nächsten Tag sah ich meinen ersten Elefanten und wäre dabei fast ums Leben gekommen. Der Morgen begann bestens. Wir wurden von der Sonne geweckt und folgten einem Pfad in das Dickicht des Waldes. Während wir liefen, bedeutete mir Mama Gombe mit einem Zeichen, leise zu sein und langsam und vorsichtig zu gehen. Über unseren Köpfen sah ich Affenfamilien von Baum zu Baum springen. Von Zeit zu Zeit brach zwischen zwei Affen ein Streit aus, sodass der ganze Dschungel vom Heulen und Kreischen der Streithenne erschallte. Wir verließen den Dschungel und betraten eine große Lichtung, wo Mama Gombe das Zeichen zum Anhalten gab. Direkt vor uns befand sich ein Tümpel mit schmutzigem Wasser und umgeben von rötlichem Sand. Das Wasserloch befand sich etwa auf halber Strecke zwischen dem Dschungel hinter uns und einer weiteren sanften Hügellandschaft vor uns. Mama Gombe setzte sich. »Sie werden bald hier sein«, sagte sie und forderte mich auf, auch Platz zu nehmen. Ich hatte mich kaum hingesetzt, da sah ich sie. Es waren 2 Gruppen. Eine kam aus dem Wald, den wir gerade verlassen hatten, und eine zweite Gruppe kam aus den Hügeln jenseits des Wasserlochs. Die Gruppe aus dem Wald bestand aus 18 Tieren unterschiedlichster Größe. »Das ist eine Familie«, raunte Mama Gombe mir zu. »Elefantenherden werden von einer Elefantenkuh geführt. Sie leben im Matriarchat. Diese dort ist das Leittier.« Ich blickte, wohin Mama Gombe gezeigt hatte, und sah eine große Elefantenkuh am Kopf der Gruppe. »Sie wird die Herde leiten und führen, bis sie stirbt. Und dann wird eine ihrer ältesten weiblichen Nachkommen die Leitung übernehmen. Eines Tages wird vielleicht das Kleine dort die Chefin sein.« Mama Gombe zeigte zu einem Elefantenbaby, das kaum 1,20 Meter groß war und zwischen den Großen umherlief. »Wie alt werden Sie?«, wollte ich wissen. »Mehr als 70 Jahre, junger Jack«, antwortete Mama Gombe, »sofern man sie in Ruhe lässt.« Als sich die beiden Gruppen am Wasserloch trafen, fingen sie an zu trompeten und sich anzurempeln. »Ist das gefährlich?«, fragte ich. »Nein«, sprach sie lächelnd, während sie zu keinem Zeitpunkt die Augen von den Elefanten nahm. »Es sind nur 2 Familien, die sich begrüßen. Das ist ihre Art, Hallo zu sagen.« Ein Elefant nach dem anderen wartete in das Wasserloch. Sie saugten ihren Rüssel voll Wasser und gossen es sich über ihre Schädel. Während wir zusahen, kamen weitere Elefanten aus dem Dschungel, wie von den Hügeln. Gegen 9 Uhr saßen Mama Gombe und ich nicht mehr als einen Steinwurf von rund 60 Elefanten entfernt. Meine Aufmerksamkeit für die Elefanten wurde plötzlich unterbrochen, als ich hinter uns raschelnde Geräusche hörte. Ich wollte mich gerade umdrehen, als Mama Gombe mir die Hand auf die Schulter legte und sprach, »Langsam, junger Jack, immer hübsch langsam, wenn du dich in der Nähe von Elefanten aufhältst. Außerdem ist das nur mein Freund Kimasa.« Ich drehte mich langsam um, als gleichzeitig ein junger Mann von vielleicht 17 Jahren neben Mama Gombe Platz nahm. »Hallo, Mama Gombe«, sagte er in einem breiten, hellen Lächeln. »Hallo, Kimasa«, sagte Mama Gombe und zog seinen Kopf an ihren heran. »Kimasa, das ist mein Freund Jack. Er hat noch nie zuvor Elefanten gesehen.« Als sich Kimasa mir zuwendete, erstarrte sein Lächeln. »Wilderer«, sagte er. Ich drehte mich um und folgte seinem Blick zum Rand des Waldes. Zwei Männer mit Gewehren schlichen sich langsam in Schussweite an die Elefanten heran. Kimasa ließ einen schrillen, scharfen Pfiff zwischen seinen Zähnen entweichen. Sofort erwiderte jemand den Pfiff aus dem Wald heraus, dem weitere drei Pfiffe fast zeitgleich folgten. Die Männer mit den Gewehren hielten inne und schauten sich um, bemüht, die Quelle der Geräusche zu entdecken. Die Pfiffe hatten auch die Elefanten alarmiert. Eine Gruppe aus sieben großen Bullen fing an zu trompeten und wiegte ihre Köpfe hin und her. Schnell hatten sie die Wilderer entdeckt, die sich weiter im Freien befanden als wir, und die Bullen formten eine Mauer zwischen den Wilderern und dem Rest der Herde mit den Kühen und Kälbern. Ich schaute hinüber zu den Wilderern. Sie waren gut 100 Meter vom Rand des Waldes entfernt und schienen noch zu überlegen, ob sie flüchten oder doch auf die Elefanten schießen sollten. In dem Moment griff einer der Elefantenbullen an. Als das passierte, traten zwei Männer aus dem Dschungel und pfiffen, wie Kimasa es zuvor getan hatte. Und dann begannen die Wilderer zu flüchten, direkt in unsere Richtung. Kapitel 9. Kimasa drehte sich zu mir um. »Wir müssen sie stoppen. Wenn sie abhauen, werden sie wiederkommen und die Elefanten töten.« »Und wenn sie uns sehen, werden sie schießen,« antwortete ich. »Dann lass dich nicht von ihnen erwischen,« sagte er. Ich drehte mich um, um Mama Gombe zu fragen, was wir tun sollten, doch sie war nicht mehr da. Ich wendete mich zurück zu Kimasa, und auch er war verschwunden. Die Männer waren jetzt bis auf etwa 50 Meter herangekommen. Um nicht gesehen zu werden, kauerte ich mich tief ins Gras neben dem Baum, unter dem wir gesessen hatten. Aber mir war klar, dass sie in wenigen Momenten direkt bei mir sein würden. Der kleinere der beiden Männer war erheblich schneller als der andere, und er lief seinem Kumpan etwa 12 Meter voraus. Just in dem Moment, wo er mich mit dem nächsten Schritt über den Haufen gerannt hätte, sprang Mama Gombe auf, die sich ebenfalls weiter hinten im Gras versteckt hatte, und schrie ihn an. Er hielt inne, legte sein Gewehr an und wollte auf sie schießen. Ohne nachzudenken, warf ich meinen Körper instinktiv auf ihn. Er hatte mich nicht bemerkt, und der Überraschungseffekt warf ihn um, sodass sein Gewehr ins Gras fiel. Als ich mich beeilte, auf die Füße zu kommen, hörte ich einen Knall und fühlte einen stechenden Schmerz. Ich blickte auf und sah den zweiten Wilderer, wie er sein Gewehr für einen zweiten Schuss nachlud. Aber dafür blieb ihm keine Zeit. Kimasa hatte schon auf ihn gewartet, und als der Wilderer anlegte, schlug Kimasa ihn nieder. Wenige Augenblicke später waren Kimasas Freunde zur Stelle, überwältigten die zwei Wilderer und der Kampf war vorüber. In der Nacht saßen Kimasa, Mama Gombe und ich beim Lagerfeuer. Mama Gombe war in den Wald gegangen und hatte eine Handvoll Blätter mitgebracht, die sie in einer kleinen Tonschale zerdrückte. »Das wird die Schmerzen lindern«, sagte sie, als sie die Mixtur auf meinen Arm strich, wo die Kugel mich gestreift hatte. »Du hast großes Glück. Ein paar Zentimeter zur Mitte deiner Brust und weder das hier noch irgendetwas anderes hätte dir helfen können.« Es hatte fast eine ganze Stunde gedauert, bis ich nach dem Zwischenfall aufhörte zu zittern. So nah war ich dem Tod noch nie zuvor gekommen. »Du warst sehr mutig, junger Jack«, sagte Mama Gombe. »Du hast heute mein Leben gerettet.« »Weil ich dachte, er würde dich erschießen«, sagte ich. »Ja, das weiß ich«, antwortete sie, »und er hätte es sicher auch getan, wenn du ihn nicht aufgehalten hättest.« »Warum waren sie überhaupt hier draußen?«, wollte ich wissen. »Sie sind Wilderer«, antwortete Kimasa. »Sie töten Elefanten und lassen sie verrotten, nachdem sie ihnen die Stoßzähne abgebrochen haben.« »Warum tun sie das?«, fragte er Mama Gombe. »Warum wollen sie die Stoßzähne? Sie sind doch nur wie Knochen.« »Ich weiß«, sagte Mama Gombe. »Sie verkaufen sie.« »Zu welchem Zweck?«, fragte er. »Menschen machen Schnitzereien daraus und verkaufen sie als Kunstwerke.« »Aber warum schnitzen sie nicht aus Holz oder aus Stein?« Mama Gombe drehte sich zu ihm. »Weil es Menschen gibt, die sehr viel mehr Geld zu zahlen bereit sind für Elfenbein«, antwortete sie betroffen. Er sah uns erstaunt an. »Aber verstehen diese Menschen nicht, dass für jede dieser Schnitzereien ein Elefant sterben muss?« »Selbst der größte Stoßzahn wird nicht mehr als 50 Kilo wiegen. Glauben Sie, 100 Kilo Schnitzmaterial rechtfertigen es, einen Elefanten zu töten, der eine Familie hat und der mehr als 70 Jahre alt werden könnte?« »Ja, leider«, antwortete Mama Gombe. »Ich weiß, dass es sinnlos und verrückt klingt, aber so ist es.« Kimasa schüttelte den Kopf. Ich glaube, wenn diese Leute sehen würden, welch wunderbares Kunstwerk ein Elefant ist, wie er lebt, dann würden sie niemals mehr rechtfertigen, dass er getötet wird für ein Stück Schnitzerei aus einem Stoßzahn. Wie kann das ein Teil ihrer Big Five for Life sein, Mama Kombe? Sie schüttelte den Kopf und sprach mit sanfter Stimme. Ganz sicher ist es das nicht, Kimasa. Ganz sicher ist es das nicht. Kapitel 10. Als ich am nächsten Morgen erwachte, waren Kimasa und seine Freunde bereits fort. Sie hatten die Wilderer mitgenommen. Mama Gombe und ich kehrten zu unserem Baum in der Nähe des Wasserlochs zurück und verbrachten noch 2 Tage damit, die Elefanten zu beobachten. Es war wunderbar. Sie sind so riesige Tiere und dennoch so verspielt und friedlich. Die Mütter umsorgen ihre Elefantenbabys, die Jungtiere tollen umher und spielen miteinander. Es war gar nicht so anders, als Menschen an einem Pool zu beobachten. Mama Gombe, glaubst du, dass Elefanten auch eigene Big Five for Life haben? Ja, das glaube ich, antwortete sie. Ich glaube, sie möchten ein Elefant sein. Keine Schnitzerei im Wohnzimmer eines Menschen. Ich glaube, sie wollen umherziehen und die Welt sehen. Ich glaube, sie wollen ihre Kinder heranziehen. Und ich glaube, sie wollen lieben. Ich glaube, dass alle Geschöpfe eigene Big Five for Life haben, junger Jack. Wir Menschen sind nur diejenigen, die sich am weitesten von ihren entfernt haben. Ich nickte. Mama Gombe, was da vorgestern passierte, ich hätte mir nicht gedacht, dass es so gefährlich werden könnte, seine Big Five for Life zu erfüllen. Das Leben ist manchmal kein Spaziergang, antwortete sie. Aber deswegen sollten wir nicht gleich aufhören, uns zu bewegen. Stillstand ist Rückschritt. Mit jedem Schritt voran gewinnen wir Stärke, aber wir bauen ab, wenn wir stehen bleiben. Wovor hattest du Angst, bevor du diese Reise unternommen hast? Fragte sie. Ich weiß es nicht, antwortete ich. Doch, das weißt du, sagte sie und sah mir direkt in die Augen. Wovor hattest du Angst? Ich blickte verlegen zu Boden. Ich schätze, ich hatte Angst vor kleinen Dingen, etwa Angst davor, jemanden anzusprechen, den ich nicht kenne, oder Angst davor, etwas zu versuchen, von dem ich nicht wusste, wie es geht. Denk daran, was hier passiert ist, sagte sie. Nach dem, was du vorgestern getan hast, glaube ich nicht, dass es dir jemals wieder Angst machen wird, jemanden anzusprechen, den du nicht kennst. Wenn wir fortschreiten, macht es uns stärker. Der Fortschritt nimmt uns die Angst. Irgendwann kommt der Tag, an dem wir so weit fortgeschritten sind, dass uns nicht einmal der Tod Angst macht. Sie sah mich nochmals an. Wenn du durch die Wilderer ums Leben gekommen wärst, dann wärst du bei der Erfüllung deiner Big Five for Life gestorben, junger Jack. Jeden Tag sterben Menschen, die noch nie so weit gekommen sind. Sie sterben einen langsamen, qualvollen Tod und fragen sich, wie ihr Leben wohl aussehen könnte, wenn sie doch nur den Mut finden würden, es zu leben. Und ihr Big Five for Life ist für die meisten Menschen wesentlich gefahrloser als eine Wanderung durch Afrika auf der Suche nach den Elefanten.